Zulu. Und im heutigen Dance Under the Blue Moon geht's mal ein bisschen musikalisch, ein bisschen anders zur Sache, auch stimmtechnisch. Ich klinge natürlich nicht wie Anja Schneider. Ich bin Paul van Dyk. Anja ist in Mexiko, hat da Spaß, da ist es warm, da ist es gemütlich. Wir sind hier, es ist frisch, kalt und fröhlich. Dennoch, wir ringen jetzt quasi so kling, kling, kling, kling, kling. Wir sind so die Anfangsengel des Samstagabends. In diesem Sinne, viel Spaß. 3 Stunden voll auf die Mütze mit viel Spaß. Rock No More heißt dieser Song hier, Nummer 32. So der Artist. In diesem Sinne, auf geht's. In my soul, through the Dance Under the Blue Moon heute ein bisschen anders. Musikalisch auf alle Fälle. Ansonsten haben wir natürlich auch die entsprechenden Partyinformationen für euch am Start. Das gehört natürlich dazu. Die tragen wir gerade zusammen. Weil zugegebenermaßen bin ich Samstagabend nicht so häufig in Berlin, habe also auch keinen Blassen, was so abgeht. Deswegen gucken wir danach und informieren euch. Ansonsten werden wir hineinhören in das neue Album von Laurent Garnier. Da haben wir ein kleines Interview am Start. Das Ganze wird so nach 12 stattfinden. Ansonsten auch noch das ein oder andere schöne Stückchen Musik dabei. So zum Beispiel dieses Album hier von Jungs, die nennen sich Evil Nine. You Can Be Special Too heißt das Album. Ist noch so ein Sticker drauf, dass das Ganze halt für Leute unter 18 Jahren bitte nicht zuhören jetzt. Dürft ihr nämlich nicht, darf man nicht. Hired Goons heißt der Song, Evil Nine. Ein interessantes Album, Evil Nine. Hired Goons, hieß das gerade. Das hier, T4L, Perfect Blend. We'll be right back. haben geschaut und wir haben schon die ersten Sachen gefunden, wo ihr heute Abend hingehen könnt, wenn ihr denn wollt. Man kann natürlich auch zu Hause bleiben, das Wetter ist eh nicht so toll, aber gerade an solchen Abenden ist es ja so, dass es dann immer besonders lustig und spaßig wird. Heute könnte man zum Beispiel im Sage Club, die Housebugs anschauen. Da geht es um 23 Uhr los. Das Ding ist in der Brückenstraße 1 in Mitte. Und Chrissy D. liegen da auf. Und was gibt's hier noch alles Schönes? Vieles. Also im Sage Club auf jeden Fall. Da sollte man hingehen. Es gibt eine Location, die heißt Kinzo. Auch da gibt's einiges. DJs Daniel Wang, Dixon und Mitya Prinz. Da geht's auch um 11 los. Das Ganze ist in der Kalibknecht 11 am Alexanderplatz. Auch in Mitte. Und im dritten werden wir auch noch schnell reinbröseln in diesem kleinen Block. Und zwar gibt es das Fun. Die entsprechende Veranstaltung nennt sich Phonica London mit Heidi und Simon. 22 Uhr, die haben also gerade angefangen. Ihr könntet also Glück haben, eventuell noch ein Plätzchen zu ergattern, direkt an der Bar, wenn ihr jetzt hingeht. Haus des Reisens auf dem 12. Floor, direkt am Alex in Mitte. Orkan, so heißt der Titel. Und für die Leute, die schon mal in Tokio waren, die wissen, die Feierecke da, die heißt Shibuya. Und so ist dann auch dieser Song quasi dem entsprechenden Fire-Environment in Tokio gewidmet. Wir dann jetzt mittlerweile also alle Remixe zusammen für Reflect. Und ich glaube, Deline Bay, so heißt die Sängerin auf diesem Ding, I Need To Feel Love. Das heißt, demnächst kommt es dann auch raus. Das hier war der Mark van Linden Mix, der gestern da war. Das war ein rauschiges Fest, wenn man mal davon absieht, dass das ein oder andere kleine Computerproblemchen mich ein bisschen dabei Seite genockt hat. Aber ansonsten schnuckelig. Vielen Dank. Dreiste Musik. Fritz. Und gleich gibt's ritzige Infos und bis dahin noch was aus dem wunderbaren Album von Way Out West. Und das heißt Don't Look Now. Und wir hören Song Nummer 4 und der ist ausgewiesen als Apollo. Thank you. Polo heißt der Song, Don't Look Now das Album und Way Out West, die Jungs, die es gemacht haben. Da gibt's immer noch den Dance Under the Blue Moon. Ich bin Paul van Dyk. Anja Schneider ist nicht da, die hat Spaß in Mexiko. Wir frieren uns hier den Arsch ab und freuen uns natürlich auf der anderen Seite, dass wir da sind, weil wir können so natürlich auch die entsprechenden tollen Clubs unsicher machen, die diese Gegend hat. Wir werden uns einem wunderbaren Event des heutigen Abends gleich ein bisschen nähern. So sprach- und musikalisch, technisch, sprachtechnisch und musikalisch, so rum es muss heißen. Auf der anderen Seite gibt es eigentlich um die Uhrzeit hier im Sender was zu essen. Großes Kopfschütteln, super. Ach. Einleitenderweise werde ich jetzt mal kurz einen Fragebogen vorlesen. Natürlich Frage und die Antwort dazu auch, sonst macht es ja nicht so wirklich Sinn. Und danach löst sich das Rätsel auch auf. Date of birth, 12. September 62, Education, Bellville High, Western Shore Community College Recording Institute of Detroit. What is techno? Music that sounds like technology. Where would techno be without England? Answer, where would England be without techno? Greatest techno record ever, home computer Kraftwerk. Die Rede ist von Juan Atkins. Ready, 1, 2, 3, 4. Und genau der Mann. Eine der Großen der elektronischen Tanzmusik, ganz genau, das Detroit Technos und alles, was damit zusammenhängt. Heute Abend im Polar TV. Coke DJ Culture ist das Ganze dabei. Juan Atkins, Blake Baxter, Susie Wong, Loco Dice und ihre Baukenhaus DJ Crew, die sind auf dem anderen Floor. Das Ganze geht um 23 Uhr los. Wir haben 3x2 Freikarten. 0331 7097 110 fürs Polar TV. Heute Abend mit Susie Wong, Blake Baxter, Juan Atkins. Und wir hören hier Cybertron Clear, einer der Songs, den Juan Atkins vor Jahren gemacht hat. Die meisten von euch waren da wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt. So alt ist das Ding schon. Aber, Entschuldigung, ein Klassiker in dem Fall. Heute Abend im Polar TV. Juan Atkins mit seinem Projekt Cybertron und Clear. Und genau der Juan Atkins. Heute Abend im Polar TV um 23 Uhr geht's da los. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, um früh da zu sein. Das Ganze ist in der Heidestraße 73 in Berlin Tiergarten. Für diejenigen, die nicht genau wissen, wo das ist, das ist da. Achso, die Kärtchen sind weg. Hätte ich doch fast vergessen zu erwähnen. Wir haben aber nachher noch die ein oder andere Kleinigkeit für euch. Insofern auf jeden Fall dranbleiben. Wir haben immerhin erst 42 Minuten mit uns gemeinsam quasi, wenn man so will, über die Bühne gebracht. Im Dance Under the Blue Moon am Samstagabend. Ich bin Paul van Dyk. Und das ist Sascha. We'll be right back. natürlich gab es da wieder den kleinen, feinen Anrufer, der gesagt hat, Mensch, das ist doch gar nicht Sascha, das ist doch Gus, richtig so. Sascha, Where There's a Light haben geremixed und der Song heißt Purple. So wie es sein muss. Fritz. Die Musik. Und die Musik kommt in diesem Fall von BK und Dave the Drummer und der Song heißt Riot. Being truthful, telling lies, a nation's children, a war disguised, take control, you've got the right, how do you feel, what does your soul look like? London Riot, BK und The Drummer, nein, Dave the Drummer, die waren im Studio zusammen und haben dieses schöne Stück Musik gemacht. Wer ausgehen will, der sollte natürlich auf jeden Fall dranbleiben, weil wir haben noch die ein oder andere Information. So zum Beispiel diese hier in der Bar 25 in der Bötzow-Brauerei ist heute die Labrador-Bar und der Freizeitglauben, die machen gemeinsam da eine wilde Veranstaltung und live gibt's da Graziano Avitabil, würde ich mal sagen, Platzhirsch. Kompakt, Schrägstrich. Ich denke mal, dass die Plattenfirma DJs sind Guido Schneider, Jens Bond, Sven VT und Matthew Styles, André Gardea, Danny Faber, Barfuß DJ Team, Anarchy und Erik Panzer, Markus Meinhardt, Dirty Döring, des Wahnsinns Fette Beute und das Bar 25 Soundsystem Full Helm und Mitch. Die Bar 25 in der Saarbrücker Straße im Prenzlauer. Nee, Mitte Friedrichshain, Prenzlauer Allee ist das Ganze. 0 Uhr geht's da los übrigens. Sollte man auf jeden Fall hingehen, wenn man Spaß dran hat. Ansonsten gibt's dann auch noch was Schönes im Geburtstagsclub. Da findet heute die Veranstaltung namens Irrenhaus statt. DJs sind Miss Roxy, Divinity Austin, Gloria Viagra und Nina Queer. Oder Kier? Am Friedrichshain 33 ist übrigens der Geburtstagsclub. Da kann man auch hingehen. Anfangszeit gibt's nicht, das heißt, die feiern durch bis morgen früh. So haben wir uns das gedacht. Müssen klar machen. Egal. We'll be right back. Wir erinnern uns noch alle gern an Outside, den großen Hit von Kuya und Albert. Hier was Neues, Falling Anywhere. Neu, frisch und fröhlich auf Euphonic. Es una música tremenda. Tremenda. Tremenda. was Neues von Tilt. A New Day. We can't stop. Der besten Sachen, die mit Derry je gemacht hat. Lost Tribe, einer seiner Projekte, und dieser Song heißt ganz simpel und einfach Angel. Wir haben wieder ein bisschen gewühlt und haben was gefunden, was ihr wissen solltet, wenn er dann weggehen wollt. Es gibt da etwas, das nennt sich Pulp Mansion Electric Park, und da werden dabei sein Frankie Flowers, DJ Silver Surfer, Mohan, Daniel Sun, Goldfinger. Das ging um 23 Uhr los, ist in der Saarbrücker Straße 36A in Mitte. Im Icon heute Abend Recycle, Berlin's Finest Drum and Bass. Das kann ich bestätigen. Markus Interlex, Emis, Andy und MC Mace. Da ging es um 23.30 Uhr los. Das war auch gerade erst Kantianstraße 15 in Mitte. Im KitKat Club Karneval, wie sagen. Wahrscheinlich Karneval heißen. Steve Hunter und Johann de Beers in der Bessemerstraße 2 bis 14 in Schöneberg. Magnetclub, Carrera Club präsentiert Pop Scene Berlin. Live LCD Sound System, DJs Tim, Christian und Spencer und Michael Häusler. 22 Uhr ging es da los und das findet ihr in der Greifswalder Straße. Mehr dann später. Fritz, wieder was gelernt. Trendsetters, Beat Freak. Ein grandioses Stück Musik. Auch dieses klapprige Stückchen hier hatten wir zumindest in der entsprechenden Mittwochsendung schon das ein oder andere Mal dabei. Ein Kollege, der auch schon vor Jahren mal was gemacht hat. Und das schon sehr erfolgreich, seit immer eigentlich. Johann Gielen ist seit Ewigkeiten dabei und jetzt hat er wieder mal was am Start. Das ist geradezu unglaublich gut. Flash heißt es und das haben wir jetzt. We'll be right back. Johann Gielen und Flash. Wir mauschen uns getragen aus dem Tag. Embracing the sunshine. In diesem Fall Embracing the Future. BT und nochmal ein Remix von Sascha. wunderschönen Finale. Herzlich willkommen im Sonntag. Noch knapp eine Stunde mit Dance Under the Blue Moon. So geht's weiter. Dance Under the Blue Moon. Interception, ein alter Klassiker, wie man unschwer erkennen kann. Es klingt ja schon tatsächlich auch relativ alt, insofern Das war einfach der ganz große. Das ist eine der tollsten Platten, die jemals auf Trinks Records erschienen sind, dem Kult-Label Future. Vielleicht dem einen oder anderen noch nicht so ganz bekannt, aber ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr euch für elektronische Musik interessiert, dieses Label kennen und auf jeden Fall auch diese Platte. Da haben schon Hunderttausende, ach was sage ich, Millionen nachgetanzt und mitgegrölt. Immer gefragt hat, wie war denn das Anfang der, nein, Quatsch, Mitte und Ende der 80er Jahre auf den großen Acid House Partys? Genau so. Future of Tracks. This is the missing show. We'll be right back. infinity, at the edge of infinity, at the edge of infinity, at the edge of infinity. Dann alte Platten spielt, die halt dann entsprechend auch so den Klassiker-Charakter haben, dann bleibt die auch schon mal hängen, ne? So kann das sein. Das hier ist jetzt Inside Out, auch ein Riesenklassiker von Reese, gemeinsam produziert von Reese und Kevin Saunderson. We'll be right back. Inside Out von Reese, einer der großen Klassiker und von damals zurück ins Hier und Jetzt. Was Neues, was Frisches auf Size Records. Und zwar nennt sich das Ganze Who is Who und der Titel Copycat. Ferry Corsten und Holding On in einem speziellen Remix. Nur hier. Windowlicker von FX Twin. Und musikalisch geht es in dieser letzten knappen halben Stunde ein wenig anders zu. Wir werden uns nämlich hineinlauschen in das Album von Laurent Garnier. Und das klingt tatsächlich auch ein bisschen anders. Und ich würde sagen, wir hören jetzt hinein in Cloud Making Machine. Und zwar ist das The Cloud Making Machine Part 1, was wir jetzt hören. Also quasi der Titelsong von dem Album, wenn man so will. Traveling. Laurent Garnier ist einer der einflussreichsten französischen Musiker und vielseitigsten DJs der Welt. Mit seinen eigenen Veröffentlichungen geht der 39-jährige Produzent und Labelmacher aber immer mehr weg vom Dancefloor. Auf seinem neuen Konzeptalbum The Cloud Making Machine geht Garnier noch weiter, ein sphärischer Soundtrack zu einem Film, der seinem Leben vertont, wie er sagt, autobiografisch, wie auch sein zeitgleich in deutscher Sprache erschienenes Buch Elektroschock. Wir haben ihn getroffen, ein kleines Interview geführt und natürlich befragt zu vielen Sachen. So zum Beispiel sind natürlich viele Leute ziemlich verwirrt vom neuen Album. Laurent Garnier ganz ohne echte Dance-Tracks. Was soll das? Ich hatte angefangen, ein paar Techno-Tracks für das Album zu machen und dann das Gefühl gekriegt, ich wiederhole mich nur. Und ich wollte kein Crispy Bacon oder Acid Eiffel mehr machen. Ich hasse es, mich zu wiederholen. Also habe ich einfach eine Menge Musik produziert und ein Gefühl dafür entwickelt, was ich jetzt will und was später rauskommen soll. Es gab kein Ziel, Musik zum Tanzen zu machen oder eben nicht. Ich habe nur gedacht, so fühle ich im Moment. Egal, ob man jetzt die Musik von Noronha nie kennt oder nicht, man wird auf jeden Fall ein bisschen verwirrt sein. Wie bringt man Leute dazu, das Album anzuhören, ohne ihnen zu sagen, es ist von Laurent Garnier? Das ist meine größte Frage. Weil die, die mich kennen, haben vorprogrammiert Techno-DJ, Techno-Album und das ist es nicht. Und die große Masse mag mich nicht, weil ich Techno mache. Aber die sollen sich's anhören, weil es anders ist. Also, wir haben ein echtes Promotion-Problem. Wie bringen wir es zu den Leuten? Weil es kein einfaches Album ist und man damit Zeit verbringen muss. Bei vielen Konzeptalben ist es ja so, dass man immer eine Bedienungsanleitung dazu bekommt. Bei Cloud Making Machine ist es wahrscheinlich ähnlich. Wie funktioniert's? Es wächst in einem, wie eine Geschichte. Und mit so einem Szenario ist das Album aufgebaut. Die erste Hälfte ist eher Downtempo, in der zweiten wird es schneller, aber auch düster und antreibend. Jeder fragt ja zunächst mal seine Freunde, seine Familie, was denkt ihr über das Album, was meinten die denn so? Sehr persönlich, sehr bildhaft, sehr riskant. Und dieses Bildhafte ist mir ziemlich wichtig, weil ich viele der Sounds vorher für kurze oder längere Filme verwendet habe. Also viel, was mit Kino zu tun hat, mit Visuellem. Man hört, es ist ein sehr persönliches Album. Was ist da Besonderes drin? Es ist wie der Soundtrack meiner letzten 5 Jahre. Von der Geburt meines Sohnes bis zum Verlust eines geliebten Menschen. Es ist wie ein Gemälde des Lebens. Mit diesen glücklichen und harten Momenten, diesen Momenten, in denen du am liebsten auf der Straße eine Revolution starten würdest, weil du dich über was ärgerst. Wir hatten 5 verdammt harte Jahre. 9/11, die französischen Wahlen, den Irakkrieg, den Niedergang der Musikindustrie und ja, das sind Reflexionen von all diesen Dingen. Und die musikalische Seite dessen? A little bit of pop, a little bit of world, a little bit of jazz, a little bit of blues. Ein bisschen Pop, ein bisschen Weltmusik, Jazz, Blues und eine große Menge von elektronischem Fühlen, ohne Techno zu sein. Aber auch das ist Techno. Wenn man sich die Geschichte von Detroit Techno ansieht, dann gibt es nicht nur Musik für den Dancefloor. Natürlich ist es ein elektronisches Album, aber die Wurzeln kommen von so vielen verschiedenen Stilen. Also braucht man sich nicht scheuen, mit einem tunesischen Lautenspieler zu arbeiten, mit einem afroamerikanischen Trommler und einem norwegischen Keyboarder. Da kommen wir her. This is where we come from. Controlling the House Part 2 fällt auf, weil es eigentlich so der einzige Song ist, der irgendwie auf dem Dancefloor funktioniert. You've got to understand this track is actually 12 minutes long. Man muss wissen, dieser Track ist eigentlich 12 Minuten lang. Die ersten 7-8 Minuten sind Techno, zuerst ein Streicher-Intro und das geht über in einen Four-to-the-Floor-Techno-Track, der seit Monaten gut ankommt. Danach gibt es einen kurzen Break und dann erst diesen zweiten Teil, der auf dem Album ist. Und das ganze Album zusammen ist ein amtlicher Dancefloor-Track. Controlling the House Part 2. I control the house. I control the house. I'm taking control of the house. Of the house. Of the of the house. Of the house. We'll be right back. Wir sind immer noch mittendrin und hören uns Sachen an vom Album von Laurent Garniers aktuellem Album, das heißt The Cloud Making Machine. Eine Frage, die sich da natürlich stellt, wie kam es zum Titel? Also ich wohne gegenüber von so einer Müllverbrennungsanlage. Und immer wenn ich aus dem Haus gehe oder aus dem Fenster gucke, sehe ich diese beiden großen Schornsteine rauchen, 24 Stunden am Tag. Und immer wenn ein Kind kommt und fragt, was ist das da? Dann sage ich, das ist eine Wolkenmaschine, die macht Wolken. Also statt zu sagen, die verbrennt Müll, die macht Wolken. Und die Kinder gucken in den Himmel, solche Wolken da? Und du sagst, ja, genau diese Wolken. Und das ist schon toll, wie die Vorstellungskraft dieser Kinder funktioniert. So ein Album funktioniert ja nicht wirklich in einem Club. Wie war das jetzt die letzten Male beim Auflegen? Wir haben unendlich viel überlegt, wie wir dieses Album promoten können. Mit einem DJ-Set? Nee, das könnte die Geschichte des Albums nicht wiederbringen. Weil meine DJ-Sets die Leute zum Tanzen bringen sollen. Und das bleibt auch weiter so und ich mache auch weiter Techno. Dann habe ich im Zusammenhang mit so einem Filmprojekt gedacht, warum versuchen wir es nicht so wie da live in Museen, zum Beispiel im Louvre oder so? Wir machen ein Konzept, das auch in anderen Ländern funktioniert und stellen so eine Europatournee zusammen in Museen. Und natürlich denken wir dabei auch an Deutschland. Du hast auf dem Album ja mit vielen verschiedenen Musikern zusammengearbeitet, zum Beispiel Boge Wesseltoff. Geht's da jetzt irgendwie auf Tour? Was steht da an? Ich muss eine Band zusammenstellen, um mit diesem Album eine Live-Show zu machen. Aber ich weiß, Boge wird keine ganze Live-Tour machen können. Also um Gottes Willen, mit wem soll ich das machen? Weil Boge ist so ein genialer Mann. Das Gespräch mit Laurent Garnier führte Martin Riesel. Wir danken. Wir hören noch mal rein in einen weiteren Song vom Album The Cloud Making Machine, Jeu d'enfant. Für euch drei Alben hier. The Cloud Making Machine von Laurent Garnier. Ganz einfach an www.fritz.de oder pvd@rbb-online.de oder Fritz Postfach 909000 14439 Potsdam. Ein Album zum Hinhören. Man sollte auf jeden Fall intensiv hören. Kein Tanzalbum. Insofern, davon muss man sich verabschieden, wenn man dieses Album von Laurent Garnier hört. Aber diese Sendung heißt Dance Under the Blue Moon und wir haben noch 12 Minuten und die bröseln wir natürlich noch kräftig irgendwie dahin, weil wir haben auch noch den ein oder anderen Hinweis, wo ihr denn hingehen sollt. Zum Beispiel zum Ria am Ufer. Da ist nämlich heute Mr. Kowalskis Delicious Birthday Party mit Alexander Kowalski, Joris Vorn, Paul Kalkbrenner, Heiko Lautz, Agoria und Tobias Witzel. An der Schillingbrücke kennen wir natürlich Soap Club, Born to Groove, Woody, Zane, Steve Dixon, Crazy D, Anis und Pierre Brunner. Da geht schon seit 22 Uhr zur Sache. Im Spoon Club, Schoko House, nennt sich die Veranstaltung. Bob Rogers, Diamond, Malvin Lando und Arrow Talks. In der Danziger Straße 1 ist das Ganze in Prenzlberg. Im Sternradio heute, Persona Records Strikes Back, File Under Techno. Live Stuart Walker, DJ Sammy D, Hannes Teichmanns, AKA, AH.TE. Alexanderplatz, da ist das Sternradio. Im Watergate Playground, das übliche Programm, das kennt man. Und im WMF, Club Sit. Live Trente Moller, DJs Thomas Barford, Daniel Rajkovic, Nils Lisak Harsch und Gregor Wildermann in der Stralower Straße 58. Es gibt also vieles, was man heute noch erleben muss. Dance Under the Blue Moon geht zu Ende am heutigen Samstag zu Sonntag. Wir wünschen der Anja noch viel, viel Spaß da, wo sie ist. Und ist ja auch bald wieder da. In diesem Sinne, eine tolle Woche, eine schöne Woche. Bis nächste Woche.